Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 183, an Goethe, Mittwochabend, Jena, den 6. Juli 1796. Ich wollte mich diesen Nachmittag mit Ihnen und dem Meister beschäftigen, aber ich habe keinen freien Augenblick gehabt und mein Zimmer wurde nicht leer von Besuchen. Jetzt, da ich schreibe, ist die kalbische und steinische Familie da. Man spricht sehr viel von der Idylle und meint, dass sie Sachen enthalte, die noch gar nicht seien von einem Sterblichen ausgesprochen worden. Trotz aller Entzückung darüber skandalisierte sich doch die Familie Kalb an dem Päckchen, das dem Helden nachgetragen wurde, welches sie für einen großen Fleck an dem schönen Werke hält. Das Produkt sei so reich, und der Held führe sich doch wie ein armer Mann auf. Sie können denken, dass ich bei dieser Kritik aus den Wolken fiel. Es war mir so neu, dass ich glaubte, sie spräche von einem andern Produkte. Ich versicherte ihr aber, dass ich mich an einer solchen Art von Armut nicht stieße, wenn nur der andere Reichtum da sei. Leben Sie recht wohl, auf den Freitag mehr. SCH